Der böhmische Erfolg liegt denn auch klar zutage. Heinrich erstrebte und erreichte ihn damit, dass er Böhmen für sein Haus gewann und die Erwerbung durch die Verheiratung seines Sohnes Johann mit der böhmischen Prinzessin Elisabeth für die Zukunft festigte. Der gallikanische Einfluss hatte so allerdings im Osten Deutschland nur eben erst festen Boden gefasst, in der Folgezeit jedoch, unter dem gallikanischen Pfaffenkaiser Karl IV., sollte die Bedeutung des böhmischen Besitzes für das Haus Luxemburg und damit automatisch für das dogmatische Christentum im gallikanischen Sinne der Union schwer in die Waagschale fallen. Was aber hatte der deutsche König Heinrich VII. Mit Italien zu schaffen? Ein nun sehr viel, denkt der Leser, und dabei fällt ihm die ganze mittelalterliche Geschichte ein mit den vielen Heerfahrten deutscher Herrscher nach Italien und insbesondere nach der christlichen Welthauptstadt Rom, wo die deutschen Könige vom Papste zum Kaiser gekrönt worden sind. Italien gehörte ja zum Imperium, so meldet die Geschichte. Indem sich aber der Leser der mittelalterlichen Geschichte erinnert, erinnert er sich sofort auch des Generalergebnisses meiner kritischen Untersuchungen, welches besagt, dass die Geschichte des Mittelalters, wie sie heute in den Quellen geschrieben steht, wenigstens bis zum 14. Jahrhundert ein größtenteils erdichteter Tendenzroman ist. Erst etwa vom Jahre 1300 an kann man mit starken Einschränkungen von wirklicher Geschichte, allerdings immer noch stark verfälschter, sprechen. Der Leser erinnert sich, dass es ja vor dem 15. Jahrhundert eine katholische Universalkirche noch nicht gab und dass auch vor diesem Termin in der Einöde am Tiber noch kein Universalpapst residieren konnte, weil nämlich damals eine Stadt Rom noch gar nicht existierte. Folglich können vor dieser Epoche in der nicht existierenden Christenhauptstadt Rom auch keine deutschen Könige zum römischen Kaiser gekrönt sein. Doch nehmen wir einmal vertrauensvoll an, die mittelalterliche Quellenüberlieferung sei wirkliche Geschichte. Was bewog Heinrich VII. Über die Alpen zu ziehen? Wenden wir uns an die Historiker. Welche Antwort halten sie bereit? Da versichert uns ein Forscher: Als dieser Heinrich VII. Sich plötzlich auf den ersten Thron der christlichen Welt versetzt fand, da erwachte in seinem ritterlichen, fantasievollen Gemüt alsbald der Gedanke, die alte Tradition des Imperiums zu erneuern. Mit der ganzen Glut seiner Natur klammerte er sich an den Vorsatz der Wiederaufrichtung des angeblich jahrzehntelang brachgelegenen Kaisertums. V1, Seite 3. Eine romantische Idee hatte er sich also alsbald bei Heinrich eingenistet. Er wollte und musste das Kaisertum, das lange dahin geschwundene, wieder erneuern. Und nur unter einer Bedingung konnte das geschehen. Der König musste sich aus Italien, aus Rom, die Kaiserkrone holen. »Hebet die Adler empor«, befahl er, »auf nach Italien«, V1, Seite 69. Es ist doch merkwürdig, ausgerechnet der Franzose auf dem deutschen Krone fasst den Entschluss, die verblichene alte Kaiserherrlichkeit aufzufrischen. Ausgerechnet dieser französische Pensionär und Vasall fühlt sich berufen, in Italien dem deutschen Einfluss wieder Bahn zu schaffen. Und das zu einer Zeit, wo die Zustände in Welschland auch für einen viel mächtigeren deutschen König als Heinrich herzlich wenig Anlockendes boten. Das damalige Italien war nämlich von Parteien blutig zerrissen, wie eine schöne Phrase in Geschichtsbüchern lautet. Ja, wenn wir den Quellenberichten italienischer Zeitgenossen glauben wollen, hatte sich das Italien jener Jahrzehnte in ein Tollhaus verwandelt. Es schien, als ob die fast wunderbare Fülle von Lebenskraft, welche dieses Land aufzuweisen hatte, es zwänge, sich selbstmörderisch zu zerfleischen. V1, Seite 9. Aber warum denn um Gottes Willen diese selbstmörderische Zerfleischung? Weil der uralte Gegensatz zwischen Ghibellinen, den Anhängern des Kaisertums, und den Guelfen, den Anhängern des Papsttums, immer wieder mit äußerster Heftigkeit aufflammte, entgegnen die Quellen. Doch nein, meinen die Historiker, indem sie sich auf andere Quellenaussagen berufen. Je länger der Kampf dauerte, desto weiter entfernte er sich von seiner ursprünglichen Basis, desto weniger waren bei Guelfen und Ghibellinen Beziehungen zur Kirche oder zum Kaisertum wahrnehmbar. Frau 1, Seite 9. Kurz gesagt heißt das, einerlei, worauf der augenblickliche Gegensatz zweier Parteien in einem Gemeinwesen Italiens wirklich beruhte: die eine legte sich die Bezeichnung Ghibellinen, die andere den Namen Guelfen bei. Betrachtet man die Sache genauer, versichern uns einige Historiker, so erscheinen die italienischen Wirren wesentlich unter dem Bilde eines Ständekampfes, in welchem das demokratische Prinzip mehr und mehr zum Siege gelangt. V1, Seite 10. Italien hatte sich also in ein Tollhaus verwandelt, und gerade der ritterliche und fantasievolle Heinrich der Siebente dünkte sich, der vom Schicksal erkorene Mann zu sein, das sich selbst mörderisch zerfleischende italienische Volk zu pazifizieren. Denn zwar will er sich von Rom die kaiserliche Krone holen, aber nicht als Parteimann will er jenseits der Alpen auftreten, sondern als Friedensbringer, als Versöhner der Parteigegensätze. Ich also, der ich als Bote des Papstes Clemens und unter dessen Zeichen einherziehe, ich soll hier erscheinen, um den einen zu willen zu sein, die anderen zu verraten. Nicht so, lässt der Zeitgenosse Musatus den edlen König ausrufen. V1, Seite 86. Und mutig stürmte Heinrich los, und seine Leichtgläubigkeit stürzte ihn fast mit sehenden Augen in die Schlingen, die jene, die italienischen Parteihäupter und Stadttyrannen ihm gelegt, sagt Ferretta von Vicenza, ein anderer geschichtsschreibender Zeitgenosse. V1, Seite 393. Zuerst ging dem König das lachende Glück direkt an seiner Seite. Alle Städte Oberitaliens empfingen den königlichen Besucher herzlich. Wenn der königliche Italienreisende, er soll seine Fahrt mit nur 3000 Mann Kriegsvolk angetreten haben, in einer Stadt zu den Ghibellinen und Guelfen sagte: »Ich bitte, vertragt euch!« Sieh da, die Parteien vertrugen sich. Überall führte der gute Kaiser die seit Jahren verbannten Parteianhänger zurück, und gerne nahmen die ehemaligen Gegner diese wieder bei sich auf, so dass Heinrich bald an den Bischof von Straßburg schreiben konnte: Versöhnung zwischen Guelfen und Ghibellinen auf der ganzen Linie. Aber plötzlich wendete sich das Blatt und es trat ein, was Heinrich und seine Ratgeber und Begleiter hätten voraussehen können. In Mailand erfolgte eine Empörung, die zwar niedergeschlagen wurde, als Signal jedoch auf andere Städte wirkte. Aus dem Friedensbringer musste sich Heinrich nun in einen Kriegsmann, aus dem Vermittler in einen Parteimann verwandeln. Der König musste das Schwert ziehen gegen die Guelfen. Denn diese waren es, die sich gegen Kaiser und Reich empörten. Womit erwiesen wäre, dass die alten Parteigegensätze, Anhänger des Papsttums, Anhänger des Kaisertums, doch noch in aller Stärke wirksam waren. Mit Mühe gelangte der König an das lockende Ziel seiner Sehnsucht nach der Hauptstadt der Christenheit, nach Rom. Von Legaten des Universalpapstes aus Avignon, so meldet die Geschichte, wurde er dann hier zum Kaiser gekrönt.